herrlich. Du bist, ja, du bist das Leben. Du bist, aus dir heraus ist alles entstanden. Ja, alles, Himmel, Erde, die Galaxien, alles ist aus dir heraus entstanden. Du hast es erschaffen. Du bist das Leben schlechthin, du bist die Herrlichkeit schlechthin. In dir ist nur Gutes, in dir ist die Liebe, du bist die Liebe. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute Abend auch hier bist, dass du am Livestream bei jedem Einzelnen bist. Und ich danke dir, dass deine Herrlichkeit sich immer mehr und mehr und mehr lagert bei uns. Oh, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, denn du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Oh, danke, Herr. Du bist so wunderbar. Und ich habe den Bibelvers da, ja, den habe ich gelesen und ich dachte, wow, der ist in Epheser 1, 20 bis 23 in der Message-Übersetzung. Und da heißt es, all diese Energie geht von Christus aus. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und ihn auf einen Thron in den Tiefen des Himmels gesetzt, wo er das Universum regiert. Alles, von Galaxien bis zu Regierungen. Kein Name und keine Macht ist von seiner Herrschaft ausgenommen. Und das nicht nur für den Augenblick, sondern für immer. Für immer. Und Jesus, du regierst für immer. Du hast dein Leben gegeben für uns, aber du bist auferstanden. Und du bist aufgefahren. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Und wir preisen dich und wir wollen dich einfach nochmal jetzt so richtig anbeten, ja, anbeten. Du hast alles in deinen Händen, du regierst alles. Nichts ist höher wie du, nichts ist höher wie du. Lass ihn uns nochmal anbeten. Strom, ja, ich hab einfach gerade gesehen, ja, wie vom Himmel so ein Geist, ja, einfach die Herzen so von seinem Herz ausgehen und auf uns herabkommen, ja, wie so Luftblasen, ja, so Herzen, wie sie einfach runterkommen, weil Gott uns so sehr liebt, er liebt dich so sehr, ja, auch am Livestream, Gott liebt dich so, so, so sehr und auch am Livestream kommen wirklich die Herzen runter, so vom Thron, ja, auf dich herab und genieß es einfach, genieß seine Liebe, genieß es, dass er da ist, ja, er hat ein Auge auf dich, ja, du bist ihm kostbar, du bist wertvoll in seinen Augen und ja, Er möchte einfach diese Gemeinschaft mit dir haben, sich mit dir austauschen. Ja, sein Herz sehnt sich nach dir. Ja, es sehnt sich nach dir. Es sehnt sich nach dir. Er will mit dir Beziehung haben. Ja, und deswegen kannst du einfach mal heute Abend einfach seine Liebe, ja, nochmal, ihm einfach da begegnen und sagen: Vater, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, ob es hier ist oder am Livestream, der ein oder andere denkt vielleicht, ich bin nicht würdig genug, ja? Ich bin nicht würdig genug. Vielleicht denkst du, du hast noch Schuld aufgeladen oder so. Aber der Vater sagt, es ist egal. Es ist egal. Wenn ich dich anschaue, sehe ich Jesus in dir und er hat alle Schuld getragen. Und du darfst zu mir kommen, ich sehne mich nach dir. Komm so, wie du bist, zu mir. Ich liebe dich, ja. Ich liebe dich und ich sehe einfach, wie er seine Hände ausstreckt und dich umarmt, ja. Wie er dich umarmt und er sagt, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich so, so, so sehr. Du bist kostbar. Du bist kostbar in meinen Augen. Und egal was war, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich so, so sehr. Und ich bin für dich. Und in Epheser, was ich vorgelesen habe, geht es weiter. Da heißt es, er ist für alles verantwortlich. Er hat das letzte Wort über alles. Ja, und da hatte ich einfach so den Eindruck, dass Personen hier sind, aber auch am Livestream sind, die gerade in Herausforderungen stecken, ja, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und der Herr spricht dir heute zu, heute Abend. Er hat das letzte Wort auch in deiner Herausforderung, ja. Egal, wie deine Herausforderung ausschaut, egal, wo du gerade drin steckst, nicht die Welt hat das letzte Wort, ja, nicht dein Chef oder irgendjemand hat das letzte Wort, sondern er hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort über alles, ja. Und ich sehe einfach gerade, ich glaube, das betrifft jemanden am Livestream. Ich sehe gerade, du hast mit einer Krankheit zu kämpfen und der Arzt hat dir gesagt, ja, er kann nicht mehr viel tun, ja. Aber der Arzt hat nicht das letzte Wort, ja. Es ist die Weisheit dieser Welt. Jesus hat das letzte Wort und ich spreche dir jetzt Leben zu in Jesu Namen. Ich spreche Leben in deinen Körper, ja. Ich spreche Leben hinein, ja. Und alles, was der Arzt oder die Welt gesagt hat, im Namen Jesus, weg da damit, ja. Und wir sprechen jetzt Leben hinein in diesen Körper in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Du hast das letzte Wort, Herr Jesus. Ja, ich weiß nicht, hat hier jemand auch finanzielle Herausforderungen? Ich habe gerade einfach so einen Geldsack gesehen, ja, der irgendwie weiter weg steht und wie jemand, ja, nicht gerade glücklich ausschaut, sage ich jetzt. Hat hier jemand gerade auch hier irgendein Geld, wo er Geld braucht für irgendwas oder wo er zurückzahlen muss oder wo er sagt, ich weiß nicht, wie es monatlich reicht? Ist hier jemand, der gerade da ist? Keiner? Du? Ja. Ich habe einfach so gehört, wie Jesus gesagt hat, nicht die Welt hat das letzte Wort, sondern ich habe das letzte Wort. Ich habe auch das letzte Wort in deinen Finanzen, ja. Und das spreche ich dir jetzt zu. In Jesu Namen, er ist dein Versorger. Er ist dein Versorger, ja. Und dieser Geldsack, den ich gesehen habe, der steht nicht mehr weit weg von dir, sondern, ja, ich habe jetzt einfach gesehen, wie du ihn im Geist aufnimmst, ja, und wie er da ist, ja. Und ich spreche das aus, das Geldsegen kommen, ja. Unerwarteter Geldsegen kommt jetzt in Jesu Namen zu dir. Ja, er ist dein Versorger und egal für was du jetzt dieses Geld auch brauchst, für monatlich oder wann du was zurückzahlen musst, ich weiß es nicht, aber ich setze es jetzt frei in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Und wisst ihr, das dürfen wir alle für uns nehmen, egal was gerade los ist, ja. Er hat das letzte Wort. Sein Wort ist die Wahrheit. Er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Deswegen lasst uns auf ihn hören. Er sagt es, ja, und er hat das letzte Wort letztendlich. Halleluja. Und das Schöne ist, der Vers geht hier noch weiter und es wird immer noch stärker, ja. Da geht es jetzt nämlich weiter. In der Mitte von all dem regiert Christus die Kirche. Die Kirche steht nicht am Rande der Welt, sondern die Welt ist am Rande der Kirche. Die Kirche ist der Leib Christi, in dem er spricht und handelt, durch den er alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Wisst ihr, die Welt denkt, sie wäre der Mittelpunkt. Aber es stimmt nicht. Jesus ist der Mittelpunkt. Und wir sind mit ihm der Mittelpunkt dieser Welt. Durch uns letztendlich passieren Zeichen und Wunder in dieser Welt. Durch uns verändern sich Atmosphären. Durch dich und mich werden Menschen geheilt, indem wir ihnen die Hände auflegen oder sprechen. Durch den Heiligen Geist in uns, aber durch uns, ja. Wir sind das Licht in dieser Welt. Wir sind das Salz in dieser Welt. Und ich glaube, da ist heute so ein starker Fluss drauf, ja, uns dahingehend nochmal so richtig auszurüsten, ja, um auch zu wissen, ja, auch wenn sich alles um uns herum tobt und wenn die Nachrichten und alles, aber hey, wir haben einen Fokus, der ist Jesus, ja, und diesen Fokus wollen wir in die Welt hineintragen und damit mit ihm ist alles möglich, ja, wir haben es vorher gehört, ja, er regiert die Galaxien, ja, die Menschheit weiß auch gar nicht mal, wie viele Galaxien es gibt, wie groß oder wie weit sie entfernt sind, sie hat ja nur Annäherungen, ja, mathematische Annäherungen, das ändert sich ja wöchentlich hier in der Physik immer, aber Jesus weiß es, ja, Jesus trägt alles in seine Hände und er trägt nicht nur die Galaxien in seinen Händen, sondern er trägt auch dich, ja, in seinen Händen, er ist dein Versorger. Er rüstet dich zu. Er rüstet dich aus. Er ist es, der dir alles gibt, was du benötigst. Er ist die Quelle von deinem Leben. Und aus deinem Leben sprudelt es wieder heraus in die Welt hinein, ja? Und ich habe gerade noch einen Eindruck, ich habe so einen Bär gesehen, ja? Der erstmal vorher so ein bisschen abgeschwächt ausschaut, der so richtig aufgepumpt war. Und ich glaube, der ein oder andere, ja, der ist vom Alltag her so ein bisschen ausgelaugt, ja. Und ich habe einfach gerade den Eindruck, dass einfach Jesus dich nochmal so richtig füllen möchte heute Abend. Also wen es betrifft, kommt einfach mal in die Mitte hier rein, ja, wenn du sagst, ich brauche eine neue Kraftquelle da, ja, dann komm einfach mal in die Mitte hinein, ja. Und ich möchte euch einfach kurz die Hand auflegen, weil ich sehe da einfach gerade auch wie so ein Strom, der da in der Mitte drin ist, ja, so ein Kraftstrom, ja, und da möchte ich so richtig aufblasen, ja, so richtig aufblasen, also mach dich einfach locker, ja, mach dich locker und empfang die Kraft direkt vom Thron, Halleluja, füll sie mehr. Mehr. Oh, mehr. Füll sie. Mehr von dir. Oh, mehr. Es ist deine Quelle. Es ist deine Kraft. Oh, mehr. Füll sie. Oh, ich sehe wirklich gerade, wie vom Thron direkt diese Quelle sprudelt. Sie sprudelt und sprudelt und sprudelt und sprudelt. Mehr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, dass du sie so richtig auffüllst, Herr. Dass alles, was war, weg und Kraft alles rein einnimmt. Jetzt in Jesu Namen. Füll sie. Halleluja. Oh, füll sie. Oh, Kraft direkt vom Thron, von dir, Herr. Füll sie. Mehr. Oh, nimm alles ein, jede Zelle. Füll sie. Halleluja. Oh, füll ihn. Mehr. Du bist die Quelle. Du bist der Versorger. Oh, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für eine neue Kraftzuteilung. Direkt vom Thron, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. mehr, mehr. Jede Schwachheit verlässt diesen Körper. Und es kommt Kraft rein. Kraft rein. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich habe einfach gesehen, wie so, wie die Adler aufsteigen, ja? Wie die Adler aufsteigen. Und da ist auch nicht nur Kraft, sondern da ist auch Verjüngung, ja, Verjüngung. Ich habe einfach gerade so richtig gesehen, wie Verjüngung da kommt, ja, wie Gelenke wieder frisch werden, ja, wie Muskeln wieder frisch werden, ja, wie einfach wieder, ja, neue Frische da ist. Und das setze ich jetzt frei. Und ich danke dir für Kraft vom Thron. Mehr. Fühl sie. Mehr. Mehr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Mehr von dir. Jede Zelle von deiner Kraft erfüllt. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Nimm alles ein, Herr. Du bist unsere Freude. Jetzt. In Jesu Namen. Du bist unsere Freude. Danke, Herr. Halleluja. Bist du noch? Halleluja, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Füllung, Füllung, Füllung, Füllung, Füllung, Füllung, Füllung. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, Halleluja, Halleluja. Touch. Komm gleich. Du hast noch, oder? Haben wir alle? Oder braucht ihr? Alles gut? Halleluja. Halleluja. Ich glaube wirklich, ja, dass, ja, ich habe einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es war so ein heller, heller Strahl in der Dunkelheit, ja. Und ich glaube wirklich, Gott hat einiges noch vor mit uns, ja. Und wir sind mittendrin in dem Ganzen. Und was ich euch einfach noch mitgeben möchte als Ermutigung, schaut einfach nur auf ihn. Und alles andere weicht. Alles andere muss gehen. Ja, alles andere muss gehen. Mit was du auch heute Abend gekommen bist oder du vielleicht auch am Livestream zu kämpfen hast, ja, mach einfach ihn groß. Konzentrier dich gar nicht so sehr auf das Problem. Schau nicht auf die Herausforderung. Schau nicht auf den Teufel. Was auch immer der Teufel versucht. Es ist egal. Es ist egal. Wir haben vorher gehört, Jesus ist Herr über alles. Deswegen, wenn du auf ihn Fokus setzt, ja, wenn du mit ihm gehst, es gibt nichts Größeres. Alles andere muss weichen. Und das, ja, das spreche ich dir heute genau auch am Livestream zu. Alles andere muss weichen und da ist Durchbruch in deinem Leben. Da ist Durchbruch in deinem Leben. In Jesu Namen. Durchbruch in deinem Leben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Wenn du jetzt vielleicht ein Bild gesehen hast oder einen Eindruck hast, ja, dann darfst du jetzt den auch gerne weitergeben. Ich glaube wirklich, Gott hat dem einen oder anderen heute einen Eindruck gegeben, ja, weil seine Herrlichkeit ist da. Seine Herrlichkeit ist da. Und da sind auch, ja, da sind auch Eindrücke oder Bilder da. Halleluja. Halleluja. Hat jemand Ducke? Und zwar die Moni hat vorhin in Sprachen gesprochen, gesungen und sie hat Kroatisch und Walisisch gesprochen und das hieß einfach nur gut. Es ist einfach nur gut, in dieser neuen Zeit zu sein. Und dann hast du weiter gesungen und das kam, wir sind in dieser neuen Zeit, dann kam Walisisch, um uns schleifen zu lassen. Wir sind in dieser neuen Zeit, in Sprachen weiter, wo sie reingegangen ist, wo wir reingehen in diese neue Zeit, um uns zurüsten zu lassen. Und eine neue Zeit, in der wir Neuland betreten dürfen, in dieser neuen Zeit, wo nochmal eine ganz neue Ausgießung, hat sie auch gesungen dann, der Vaterliebe Gottes passiert. Und wir dürfen, hast du denn gesagt, hineintauchen in den Strom Gottes. Und dieser Ruf, der heute nochmal rausgeht, Abba, Papa, Dieser Schrei nach Barmherzigkeit für diese neue Zeit, um das einzunehmen, was Gott vorbereitet hat, damit die Millionen Ernte hineinkommen kann. Und sie ist so weit, sie ist so reif, aber wir müssen gemeinsam in diese Königsgemächer, die uns nochmal neu zeigt, diese Liebesherzen, die nochmal neu auf uns fällt, dieser Schrei der Vaterliebe Gottes für die Menschen, für die Verlorenen, die kommt nochmal neu in dieser neuen Zeit, hat die Moni gebetet. Halleluja, ja. Also ich war wie wenn ich im Auto bin und dann so, und Gott meinte dann so, und das, ich habe das Gefühl, es sagt das zu jedem von uns, Schaltengang höher. Ja, Schaltengang höher, wirklich, Schaltengang höher. Wir sind jetzt schon in der Zeit der Beschleunigung, aber Gott sagt trotzdem, Schaltengang höher. Ich habe so empfunden, er möchte noch mal eine Schippe drauflegen. Wirklich, erwart und speak it, sprich es auch, ja, weil so Gebetserhörungen können schlagartig kommen, schon sichtbar, ja, und dann hatte ich immer noch mehr. Er möchte noch mehr wirken durch jeden von uns. Er möchte noch mehr, dass Dinge hervorkommen durch ihn, noch mehr. Und da auch kein schlechtes Gewissen haben, ja. Gott will dir uns noch mehr geben, noch mehr, wie so ein Flehen. Nimm noch mehr, lass mein Leben noch mehr durch dich wirken. Komm, sei offen, schalt den Gang höher. Wage es in jedem Bereich noch mehr, noch höher, noch mehr. Erwarte noch mehr mein Wirken in deinem Leben. Halleluja, ja. Da ist, glaube ich, ja, eine neue Freiheit einfach auch da. Halleluja, eine neue Freiheit im Geist. Und jetzt mal frei in Jesu Namen, ja. Und ich hatte einfach gerade noch, wo du das so weitergegeben hast, hatte ich einfach noch so den Eindruck, du hast so angesprochen, aber hab keine Angst davor vor irgendwas, sondern geh einfach die Schritte, ja. Fang an, wirklich auf dem Wasser zu gehen, auf dem Wort zu gehen. Hab keine Angst und hab diese Erwartungshaltung von mehr. Hab nicht die Erwartungshaltung, Gott erhört meine Gebete nicht, Gott erhört mein Gebet erst in einem Jahr. Nein, jetzt ist die Zeit, ja, wie Sarah gesagt hat, jetzt ist es da, nimm es jetzt für dich an, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Ernte da, jetzt ist alles da, nimm es genau jetzt, egal was du an Erwartungshaltung hast, jetzt ist es da, nicht erst in einem Jahr, nicht erst in zwei Jahren, nicht erst in drei Jahren, sondern jetzt, mach die ersten Schritte und du wirst es sehen. Halleluja. Halleluja. Hat noch jemand ein Bild oder einen Eindruck gehabt? Ja? Ich habe vorher so im Lobpreis gesehen, wie Jesus die Dornenkrone aufgesetzt wurde. Und es ist hart, ja? Allein schon die Schmerzen oder so. Aber es ging darum, um die Demütigung, wie man ihn gedemütigt hat. Er hat ja gesagt, er ist der König, ein König, ja. Und jetzt hier, gucken an, ja, diese Demütigung einfach. Und in meiner stille Zeit heute Morgen, da habe ich auch, Christian, sowas wie Blasen, riesengroße Blasen gesehen, wo der Satan sich aber aufgebläht hat vor dem Menschen, ja. Und getan hat, als ob er alles wüsste und uns einfach versucht, irre zu führen, ja, uns zu verleiten und uns draus zu bringen, sagen wir es auf Deutsch. Und dann war ich ruhig und dann habe ich so Zeit des Hörens ein bisschen, und dann habe ich gehört hinter mir so ein Wasserplätschern. Dann habe ich mich umgedreht und dann war da ein Hirsch, der sich am Wasser erfrischt hat. Ne? Psalm 42 habe ich dann durchgegangen und dort ist es auch so, dass die Menschen gedemütigt wurden. Ja? Die wurden gedemütigt von ihren, wie sagt man da, Zeitgenossen. Und aber der Psalmist hat dann geschrieben, bleib immer dran, bleib an Gott, lass dich nicht abbringen. Und dass einfach auch diese Blasen, wenn wir da Nadel reinstechen, ja, dann puff, weg, aus, ja, und du hast auch gesagt, er hat das letzte Wort, der Vater hat das letzte Wort und er hat Jesus auferweckt und genauso will er die, die jetzt heute auch sehr gedemütigt werden, ja, in ihrem Umfeld, befreien von diesem falschen Lüge des Satans, des Teufels. Wir sind Kinder Gottes und wir gehören ihm und wir stechen in die Blase im Namen Jesus. Puff. Amen. Hat noch jemand was, was er weitergeben möchte? Ich denke, das passt gerade noch dazu. Ich hatte immer wieder den Satz, die Wahrheit oder diesen Vers, die Wahrheit macht euch frei. Und ich hatte, das passt zu der Freiheit auch, von der du gesprochen hast, und auch zu dem, was der Feind versucht. Einfach, er ist immer eifrig bemüht, seine Tentakeln so drüber zu, mit den Lügen zu kommen. Und ich denke, wir sind gerufen, die Wahrheit dagegen zu setzen. Und die Wahrheit macht uns frei. Amen. Noch jemand was? Ich möchte einen Traum weitergeben, den ich in der vergangenen Woche hatte. Und das war ein Traum in zwei verschiedenen Szenen. Und die erste Szene, da kam ein Kind auf mich zu und hat mir gezeigt, was es in der Hand hat. Und das war für mich, als ausgesehen wie Spielzeug. Es war rosarot und in Plastik verpackt. Also wunderschön. Und ich dachte, was ist das? Konnte jetzt mit dem nichts anfangen. Der andere Traum war der, dass eine junge Familie war zusammen mit vielen Kindern und die haben getollt und haben Freude gehabt und gespielt miteinander. Das war so richtig lustig und locker. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, das sind zwei verschiedene Umgänge mit dem Wort Gottes. Das erste ist, es war rosa. Rosa Farbe steht für das Fleisch. Also das Wort wird verfleischt und verniedlicht. Ach, ich muss dazu sagen, in dem zweiten Traum, die Mutter hat immer Backware ausgeteilt. Die Kinder haben immer ständig Backware zum Essen gekriegt. Und ich dachte, sag mal, gibt es bei denen kein richtiges Essen oder so? Es gibt immer bloß Backware. Und dann hat der Herr mich drauf gebracht, hey, es geht um das Wort Gottes, das wahre, das reine Wort Gottes. Und du siehst den Unterschied, wo was im Fleisch ist, das wird verniedlicht, das wird auch noch schön verpackt. Und ich habe im Traum zu der Mutter von dem Kind gesagt, gibt es dem Kind ja nicht zum Essen. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, wir sind die Familie, wo getollt wird, wo Freude ist und wo es das wahre und das reine und echte Wort Gottes gibt. Und der was anderes sucht, so verniedlicht im Fleisch, so schön geschmückt, der wird bei uns das nicht finden und der ist auch bei uns am falschen Platz. Also ich habe auch noch ganz kurz, und zwar also auch mit der Dornenkrone, warum auf dem Kopf eine Dornenkrone einfach, ich habe so den Eindruck ganz stark gehabt, weil einfach unsere Gedankenwelt so ein Kampfplatz manchmal ist, dass wir oft stark angegriffen werden, einfach in Gedanken. Und Jesus hat ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht, dass wir vollkommenen Sieg haben über diese Gedanken Satans oder diese Geister in der unsichtbaren Welt. Oft kommen die einfach rein, so von jetzt auf nachher. Und wir haben die Befähigung und die Kraft, diesen Gedanken zu widerstehen, und je schneller, desto besser. Und wir bekommen alles unter unsere Füße, weil das Erlösungswerk stark und mächtig genug ist. Halleluja. Also wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch mit ihm gestorben. Und das heißt, wir sind gestorben. Für was sind wir gestorben? Wir sind für alles gestorben, was der Teufel uns auferlegen will. Die Seele ist noch geprägt, aber wenn wir das verändern wollen, dürfen wir das einfach nicht mehr annehmen, was auch in der Vergangenheit war oder was, was der Teufel uns da reinschießen will. Das war vielleicht mal, und wir waren mal Minderwertigkeit, waren mal minderwertig oder so. Oder das Ganze kannst du ja alles einsetzen. Aber es steht auch in der Bibel, ich glaube in Römer 6, 1 bis 6 steht es, glaube ich, dass wir echt für das alles gestorben sind. Und wir nehmen es nicht mehr an, und der Teufel hat kein Anrecht mehr. Genau. Okay, super. Dann vielen herzlichen Dank. Gebt meinem Lobpreisteam noch einen Applaus. Genau. Und dann hören wir das Wort. Astrid, du darfst anfangen. Ach ja, so gut. Ich bin richtig glücklich. Ach, danke. Danke. Bin richtig glücklich jetzt. Das tut so gut einfach, Gott anzubeten, Lobpreis zu machen und dann das Wort zu hören. Und das, was wir jetzt alles gehört haben, das passt so gut. Heute Morgen bin ich aufgewacht, also ich war echt so super. Ich bin aufgewacht und mein erster Gedanke war, mein Gott aber wird alle deine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4,19 ist echt eine meiner Lieblingsbibelstelle. Und das ist einfach so gut, ne? Weil mit dieser Bibelstelle ist alles abgedeckt, ne? Mein Gott, ja, er ist dein Gott. Du gehörst ihm. Er ist in dir, er lebt in dir. Und er sagte, er wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Also alles, was du jemals brauchen wirst. Dein Gott ist nicht unfähig, sondern du findest alles in ihm, was du brauchst. Neue Kraft, neue Stärke, Halt, Bewahrung, Schutz, Gesundheit, Verjüngung, juhu. Freiheit vom Feind, ja, Herrschaft hat er dir gegeben. Alles, alles, es ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Dein Gott wird alle deine Bedürfnisse erfüllen, nach seinem Reichtum. Und wie reich ist denn unser Herr? Mann, wie reich ist er denn? Ihm gehört alles, alles, alles. Bei ihm gibt's unendlich Kraft, unendlich Leben, unendlich Power, unendliche Gesundheit. Alles, alles unbegrenzt, ohne Begrenzung. Und das Gute ist, er wird niemals leer. Er ist immer da, weißt du, er ist die Quelle des Lebens für dich. Er ist die Quelle, die sprudelt. An diese Quelle kannst du immer kommen, du kannst immer trinken. Und manchmal vergessen wir das vielleicht im Alltag oder im Trubel. Aber deswegen treffen wir uns ja immer regelmäßig. Deswegen gehen wir ja zum Gottesdienst. Deswegen gehen wir ins Gloryhaus, zum Intensivabend, in die Schule. Dass wir immer mehr und immer mehr schneller einfach sind, damit das Wort Gottes zu ergreifen, anstatt dem Sichtbare zu glauben, das Sichtbare zu sprechen. Und je mehr wir einfach auf diese Quelle, auf Jesus in uns zugreifet. Je mehr wir das sozusagen, ich sag jetzt mal bewusst trainieren, ja? Uns befleißigen sozusagen. Ihn an erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Umso mehr wird es zum Automatismus in unserem Leben. Als wir Jesus noch nicht hatten, da war einfach unsere erste Reaktion, meine Güte, was mache ich jetzt? Wie komme ich da zustande? Und das Gedankenkarussell hat gekreist und gekreist und gekreist. Weißt du, und wenn jetzt irgendwas ist, dann gibt's Philipper 4,19. Mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Weißt du, die Zeit des Mangels ist vorbei. Wir leben in Zeiten des Überflusses, Überflusses. Weißt du, er hat Überfluss für dich. Er will dir nicht von allem nur, sagen wir mal, 0,1 Milliliter geben. Und weil wir so viele Christen sind und es immer mehr werdet, dann werdet es bloß nur 0,001 Milliliter für jeden. Nee, weißt du, es ist unfassbar für den Verstand. Gott ist unbegrenzt. In ihm steht, da steht dir alles zur Verfügung. Alles, was du brauchst. Alles, weißt du, alles. Wir müssen nichts mehr selber aus unserer eigenen Kraft vollbringen, sondern wir dürfen von ihm ziehen. Weißt du, wir werden immer demütiger, weil wir immer mehr erkennen, dass wir aus uns selber nicht Kraft haben. Ja? Dass wir nicht selber so stark und so cool sind. sondern dass einfach unser Herr so stark ist und so cool ist. Und dass er, dass wir von ihm gespeist werden. Selig sind die Armen im Geist. Weißt du, es ist gut, arm zu sein im Geist. Das heißt, wir sind uns unserer Hilfsbedürftigkeit bewusst. Das heißt nicht, dass wir selig sind, wenn wir kein Geld haben und dann knapsen müssen und nicht wissen, wie wir den Monat rumkriegen, weil schon zur Mitte des Monats nichts mehr da ist. Das heißt nicht, weißt du, das ist von der Religion missbraucht worden. Sondern es heißt einfach, dass selig die sind, die erkennen, dass sie Gott brauchen, dass sie abhängig sind von ihm. Weißt du, und von wem soll man denn sonst abhängig sein? Von anderen Menschen bringt nichts. Ja. Vom Teufel schon 30.000 Mal nicht. Ja. Von dem wollen wir gar nicht abhängig sein. Da waren wir früher abhängig, weil wir einfach keine Offenbarung gehabt haben über Jesus, weil er noch nicht der Herr unseres Lebens war. Es gibt nur einen, von dem wir abhängig sein sollen und dürfen und ich sage jetzt sogar und müssen, von unserem Herrn. Weil je tiefer wir ihn erkennen, je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, je mehr wir erlauben, sein Wort in uns Gestalt zu gewinnen, ja, je mehr wir ihm erlauben, uns auszufüllen, unsere Gedanken einzunehmen, unser Sprechen einzunehmen, unser Sein einzunehmen, umso mehr erkennen wir, mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Der Kampf ist vorbei, ich muss nicht mehr kämpfen, ich muss mich nicht mehr sorgen, ich darf alles auf meinen Herrn werfen. Weißt du, auch noch so tolle Bibelstelle, 1. Petrus, glaube ich, 5,7, ja? Werft alle eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Weißt du, das ist auch ein Bedürfnis, dass er für uns sorgt. Und das will er auch erfüllen, dieses Bedürfnis, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen. Ach, weißt du, wir haben es so gut. Wir haben es so gut, wir sind so privilegiert, ja, durch unseren Herrn. Er hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Dass wir mit ihm leben können, dass wir durch ihn leben können, dass wir ein neues Leben leben können, hier auf dieser Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Und deswegen, lass dir nicht mehr vom Feinde X für ein U vormachen, sondern weißt, lern Bibelstelle auswendig, ja, und schwing sie als Keule gegen den Feind. Und ich finde, Philipper 4,19 ist doch wunderbar, gell? Mein Gott, aber, weißt du, das ist das einzige Aber, was wir haben dürfen, ne? Nicht sonst immer Aber, wenn wir sagen, Gott ist groß, aber. Nee, mein Gott, aber, ja, wenn der Feind kommt und sagt, mit diesem Umstand wirst du nicht fertig, dann kommst du und sagst, mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Weißt du, und da schwingst du deine Keule und dann muss der Feind fliehen. Du siehst wieder klar. Ja, das ist unsere Waffe. Das Wort ist unsere Waffe. Die hat unser Herr uns gegeben. Und wir nehmen diese Waffe und wir sprechen. Deswegen haben wir einen Mund. Wir sprechen die Worte des Glaubens. Wir sprechen die Worte Gottes. Und das bringt uns den Sieg. Und du hast den Sieg in der Tasche, weil Jesus den Sieg für dich errungen hat. Amen. Genau, genau. Genau. Ich habe mal einen Spruch vor einiger Zeit, irgendwie, ich weiß gar nicht, von wem der war, es war kein biblischer Spruch, da hieß es, Gelassenheit ist die höchste Form des Bewusstseins. Ich habe den für mich ein bisschen umformuliert, Gelassenheit ist die höchste Form des Jesusbewusstseins. Ja? Also Gelassenheit ist eigentlich gelebter Glaube, ja. Gelassenheit bedeutet einfach, du ruhst in Gott, ja, als Christ, ruhst einfach in Gott, ja, du ruhst einfach in ihm, ja, und genießt die Fahrt, ja, genieße die Fahrt. Ich habe so im Lobpreis gesehen, oder wo der Christian dann die Überleitung gemacht hat, habe ich gesehen, wie die Hände Gottes und wie sie so ein Pfeil anspitzen. Ich habe genau gewusst, der Pfeil, das sind wir, gell? Und er hat das richtig angespitzt und dann auf den Bogen gelegt und abgeschossen. Weißt du, wir sind schon unterwegs, ja. Und wir sind auf das Ziel ausgerichtet, ja. Und Gott trifft immer ins Schwarze, ne? Da gibt es keinen Zweifel, ne? Gott trifft ins Schwarze. Aber dann habe ich auch gesehen, wenn so Gedanken kommen, ja, fängt dieser Pfeil an zu trudeln, ne? Ja, ja. Und wenn du Rennfahrer bist, weißt du, du musst das Auto ruhig halten. Das muss auf der Straße liegen, ja. Du darfst nicht nervös sein, ja. Jeder Millimeter am Lenkrad, der bringt das Auto aus der Bahn, ja. Und das ist einfach bei uns eigentlich so das Einzige, was wir tun müssen. Wir müssen die Ruhe bewahren. Ja, die Ruhe bewahren. Gelassen ruhen in dem, weil wir wissen, Gott ist gut. Weißt du? Gott ist gut, ja. Das ist, ich könnte sagen, der Satz meines Lebens, ja, das ist, Gott ist gut, ja, es gibt, Gott ist nicht mal viel gut oder mal weniger gut oder manchmal auch ein bisschen, ja, bei Gott gibt es nur gut oder nicht gut, ja, also gut und böse, da gibt es auch keine Differenzierung, ja, weil Gott sagt, es ist gut, die Schöpfung ist gut, ja. Dann zum Schluss hat er gesagt, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Steigerung war oder dass er gemeint hat, alles ist eigentlich gut, was er gemacht hat, ja. Ja, und das heißt, du kannst zu deinen Nachbarn sagen, du bist gut, wir sind gut gemacht, weißt du. Ja, wenn du siehst, ich glaube nicht, dass es so eine Steigerung bei Gott gibt. Bei Gott gibt es entweder gut oder es ist halt nicht gut, ja? Ja? Ja, wenn Jesus sagt, ja, es ist gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und dann sagt er weiter, ich sage euch aber, wenn euch euer Auge verleidet, dann reißt es aus. Ja, es ist schon der Gedanke, bei ihm gibt es keine Wertung der Sünde. Entweder du vertraust Gott oder du vertraust Gott nicht. Und alles Nicht-Vertrauen ist halt Sünde. Ja, alles Nicht-Vertrauen, ja. Ja, oder an einer Stelle heißt es auch, alles, was du nicht im Glauben tust, ja, ja. Und das heißt, das Einzige, was uns eigentlich übrig bleibt, ist, ihm zu vertrauen, ja. Ihm zu vertrauen, dass es gut gemacht hat, ja. Dass seine Schöpfung gut ist, ja. Dass du gut bist, ja. Und dass du ihm vertraust. Weißt du, was willst du dir Gedanken machen, wenn du vom Bogen abgeschossen bist, ja. Ob der Weg richtig oder falsch ist. Du bist schon unterwegs, ja. Ja. Und Gott hat dich abgeschossen. Was kann da schon schief gehen, weißt du? Du triffst genau ins Schwarze. Ja, du triffst ins Schwarze, je mehr du dich zurücklehnst, ja, und die Fahrt genießt oder den Flug genießt oder wie du sehen willst, ist ja nur ein Bild, ja. Es ist ja nur ein Bild. Ich denke mal an den Smith Wigglesworth mit den schönen Namen, der kaum auszusprechen ist, ja, wo der eines Nachts im Bett liegt und er wacht auf und der Teufel sitzt an seinem Bett und er dreht sich um und sagt, du bist es nur, weißt du, so diese Gelassenheit, die wünsche ich mir für mein Leben, weißt du, wenn Situationen kommen, dass du einfach weißt, Gott hat alles im Griff, weißt du, wir beten manchmal, weißt du, es macht auch einen Unterschied, wie du betest, ja, du kannst aus der Position oben beten, ja, da mit Christus versetzt zur Rechten Gottes oder du betest aus Angst, ja, oder aus Unglauben, auch Herr, mach doch, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, wie oft habe ich das früher gebetet, ja. Ich konnte kein Meter Auto fahren, ohne ein Gebet zu sprechen, bis ich gemerkt habe, das bindet mich so der total, ne. Ja, das Vertrauen macht den Unterschied. Ihm zu trauen macht den Unterschied. Zu wissen, er macht es gut, egal ob es draußen regnet, schneit, Hagel oder Frösche fallen oder sonst irgendwas. Gott macht es gut, weißt du? Gott macht es gut. Wir leben in seinem Vertrauen, ja? Sonst sind wir abhängig, ja? Jedes Mal, wenn du ihm nicht vertraust, bist du von irgendwas abhängig, ja? Du bist von Menschen abhängig, du bist von dem Wetter abhängig. Ich weiß, es gibt so viel wetterabhängig in unserem Land. Das ist ja Chaos, weißt du? Ja, beim Radio, beim Fernsehen, alle halbe Stunde kommt das Wetter. Ja, das reicht doch einmal in der Woche, ja? Das reicht wirklich einmal in der Woche, ja? du weißt, dass das Wetter immer richtig für dich ist, ja. Und wenn es halt regnet, dann genießt du den Regen, ja. Freust dich, ja. Ja, und nicht vertrauen, was ich sagen will, macht uns abhängig von Umständen, macht uns abhängig von dem, was die Leute sagen, macht uns abhängig von dem, was wir manchmal falsch machen, ja. Wir sind aber nicht abhängig, ja. Wir sollen nicht abhängig sein. Wir sollen ihm vertrauen, dass er es weiß, was richtig ist, ja. Dass er den besten Plan für unser Leben hat, ja. Dass er uns gut ausgerüstet hat, ja. Dass wir in allen Situationen bestehen werden, ja. Dass keine Prüfung für uns zu groß ist, kein Umstand zu groß ist für uns, weil sein Wort sagt es, ja. Du wirst in allem bestehen, weißt du. Vertraue nur, ja. Psalm 23 reicht aus. Vertraue nur. Ja, vertraue nur. Ja, vertraue nur. Ja, vertraue nur. Sag's mal deinen Nachbarn. Es ging gut. Amen. Also erstens, ich bin Daniel. Seit 6 Wochen hier. Und ich habe das gerade gesehen. Ich kann das, es ist immer noch, wo ich es wirklich sehe. Es ist der Leib Christi, das Herz von uns. Oh. Und er hat mir wirklich gerade ein Bild gezeigt, wo alle eure Enttäuschungen rausgezogen. Er zieht das gerade euch wirklich von eurem Herzen raus. Und dann kam das zweite Bild. Es ist so stark für mich. Ich habe wirklich so wie so eine Art Wasserfall gesehen. Das ist er. Das ist der Geist Gottes. Und er hat wie ein Eimer in der Hand. Und dann sagt er, schöpft von mir, empfangt, wirklich empfangt. Und jetzt, wenn ihr irgendwas Enttäuschungen abbekommt, nehmt ihr dieses Wasser und tut uns gießen. Und wir wachsen. Und wie wir wachsen. Und wir bringen viel Frucht. Und dann sagt er noch, ihr seid jetzt berufen für die Freiheit in mir. Und nehmt das an, empfangt das. Das ist wirklich stark. Und wir treten jetzt in eine neue Dimension ein. Und was er mir wirklich gerade aufs Herz legt, ist, dass ihr wirklich mal eure Hand auf euer Herz mal bitte legt. Macht mal die Augen bitte zu. Und aber Vater, du hast mir die Bibelversen aufs Herz gelegt. In Fürbitte komme ich jetzt vor dich. Und die Verhärtung des Verhärtens ist jetzt aufgelöst. Und die Verstockung des Herzens ist auch aufgelöst. Und jetzt, Herr Jesus Christus, bitte ich, ein neues Herz uns allen zu geben mit einem frischen neuen Geist. In Jesu Namen, Amen. Boah, ihr seid so geliebt, hey. Boah, ihr seid Königskinder. Söhne des Allermächtigsten. Empfangt das. Amen. Nein, aber ich kann wirklich beim Daniel einfach anschließen. Ihr seid wirklich geliebt. Ihr seid so geliebt. Und Jesus hat es mir im Lobpreis gesagt, sag ihnen, dass ich sie liebe. Ich sag dir persönlich, Jesus liebt dich. Jesus liebt nicht nur deinen Nachbarn links, den Nachbarn rechts oder den, der da vorne steht oder der da in der Kamera ist oder der, der sonntags auf der Bühne steht, sondern wirklich, sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Und zum anderen Nachbarn, Jesus liebt auch dich. Ah, hurra. Und jetzt sag zu dir selber, Jesus liebt mich. Halleluja. Und es ist auch keine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Also wenn du jetzt heute besonders brav warst oder wenn du jetzt besonders häufig in Gottesdienst gegangen bist oder besonders lange in der Bibel gelesen hast oder besonders viele Dienste in der Gemeinde hast, das ist ihm eigentlich in der ersten Moment eigentlich alles wurscht. Er liebt dich. Und es ist wie, also der Papa, deswegen habe ich hier mal die Bibel hier so positioniert, Zephania 2, kennen wir ja. Ja, nee, 3, Entschuldigung, 3, 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Halleluja. Und das ist der Gott, über den wir heute schon gehört haben, der Gott, der alles erschaffen hat, der Gott, dem alles gehört. Er schweigt in seiner Liebe über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Und ich hab's erlebt, wenn man verliebt ist, dann kann man den anderen anschauen oder schaut man den an und schweigt in seiner Liebe. Dann kann man einfach gucken und denken so, wow. Hat das auch schon mal jemand erlebt oder bin ich der Einzige? Und so ist Gott. Er sitzt neben dir, schaut dich an und denkt sich so, wow. Schau uns dir mal an, schau sie dir mal an. Die ist einfach bloß toll. Schau mal, wie schön sie ist. Schau mal, wie schön die Nase ist, wie schön die Augen sind, wie schön die Haare sind, wie schön das Kinn ist, wie schön der Bart ist, wie schön die Ohren sind und wie schön er lacht. Schau mal, wie schön er lacht. Und so, und Gott schweigt in seiner Liebe. Er schaut dich an und sagt, oh, das ist der Hammer. Und er jauchzt wirklich über dich in Liebe. Er sagt, wow, wie super ist der oder die, wie super ist meine Tochter, wie super ist mein Sohn. Und oh, ich glaube, der Vater wirklich, ich glaube, ihn zerreißt fast vor Liebe für jeden von uns. Und ich habe auch erkannt, viele von uns sind ja schon getauft und haben diesen Schritt gemacht, dass sie wirklich als Erwachsene diesen Bund eingehen. Weil wir hören es ja gerade auch in der Glory Life Schule von unserer Pastorin, Gott ist ein Gott der Bünde. Und in der Taufe gehen wir ja einen Bund ein. Für uns ist es ja oft so, okay, mein altes Leben ist gestorben, ich bin der Sünde gestorben und ich komme jetzt aus dem Wasser und bin neu. Das ist wahr, aber es gibt auch eine andere Seite. Weil ein Bund wird ja immer zwischen zwei Personen geschlossen. Und Gott hat auch in der Taufe einen Bund mit dir geschlossen. Das heißt, auch wenn du vielleicht mal irgendwie wegrennst oder vielleicht mal irgendwas falsch machst oder was auch immer passiert oder mal sündigst, das passiert alles. In der Bibel steht, Gott ist treu. Gott kann nicht untreu sein. Das heißt, er wird immer für dich da sein. Er wird immer an diesen Bund, den du geschlossen hast, gedenken. Egal was passiert, egal was du vielleicht für einen Fehler machst, er hält seinen Bund mit dir. Und er wird auch dann nie weggehen oder nie sagen, oh nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Er ist kein Mensch, wo sagen, okay, ich lass mich scheiden, weil ich nicht mehr mag. Gott hält diesen Bund mit dir. Lass dir wirklich vom Feind nichts anderes einreden, dass er sagt, so ja, jetzt hast du fünfmal das Falsche gemacht und jetzt geht Gott. Nee, er ist ein Gott der Bünde. Er hält seinen Bund mit dir und du kannst ihm vertrauen. Und in der Bibel ist ja auch dieses Gleichnis, dass wir sind die Braut Christi. Und wenn man sich den Ehebund anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass das, was ihm gehört, gehört auch dir. Was ihr gehört, gehört ihm. Und so, wir haben es ja in der Bibel schon gelesen, zum Beispiel in Hiob. Seitenweise zum Schluss macht Gott Hiob mal klar, was ihm eigentlich alles gehört. Und das alles gehört auch dir. Weil du hast bist diesen Bund eingegangen als Braut Christi. Und alles, was ihm gehört, gehört dir. Und nicht nur, und wir sind da nicht abhängig, als Bittsteller, sondern wir sind seine Braut. Er hat es uns mit dem Bund versprochen. Er hat es gesagt, okay, was meines ist auch dein. Und du musst dir gar keine Angst mehr machen um Versorgung oder oh, reicht es denn heute, reicht es morgen und lieber ja. Nee, du kannst wirklich das ergreifen und sagen, okay, Herr, ich bin deine Braut, ich bin diesen Bund mit dir eingegangen und was deines ist auch mein. Und alles andere, was deinen Gedanken passiert, wie wir es heute schon gehört haben, ist Lüge des Feindes. Wenn es heißt, okay, ich bin nicht versorgt, es reicht nicht oder will Gott es überhaupt mir geben oder so. Alles Quatsch. Was seines ist auch dein. Er versorgt dich, er kümmert sich um dich. Wenn ein Ehemann, wie wir es im Eheversprechen auch am Sonntag gehört haben, muss sich um seine Frau kümmern. Und so ist Jesus, weil das ist Abbild Jesus und die Gemeinde, der Mann zur Frau. Er kümmert sich um dich. Er muss es tun. Ihr habt einen Bund geschlossen. Und deswegen wirklich, geh weiter in dem Vertrauen. Und wenn diese Lügen des Feindes kommen, sagen in Jesu Namen, nimm das Wort, wie wir es heute gehört haben, nimm das Wort, haus ihm drüber, der Lüge, dem Feind, und sag, nein, das steht so in meinem Wort. Mein Gott kümmert sich um alles, Philipper 4,19. Ich kann nicht auswendig, aber lesen nach. Ich habe jetzt schon mal die Bibel festgemerkt. Ja, wirklich, nimm es wirklich in die Hand, haus ihm entgegen und dann wird der Feind von euch fliehen. Und wirklich, sei dir bewusst, Jesus liebt dich wirklich so, so sehr und Gott schweigt wirklich in seiner Liebe zu dir. Amen. Ja, mit dem Bund, das hat mich daran erinnert. War jetzt auch in letzter Zeit, gab es auch Regenbogen, ne, mit Regen, Sonne. Da habe ich es fotografiert und habe es dann geteilt im WhatsApp. Und dann, ja, einfach eben der Bund Gottes habe ich da geschrieben und auf sein Wort, auf ihn ist einfach Verlass. So. Und dann meldet sich so eine Klassenkameradin von früher und sagte, ach, möchtest du nicht mal auch mal zu unserem Klassentreffen kommen? Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt die Einladung, das ist so das Zeichen, die müssen mal von Gott hören. Ne, war so wie eine Einladung, ne, wie Gott redet eben zu uns auch total stark. Und man wird total eingeladen, einfach, ja genau, er zeigt uns dadurch einfach den Weg. Ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, wie Gott einfach genial ist. Und ich habe auch in letzter Zeit einfach mich damit beschäftigt, wie kann man wirklich auch, wie es Astrid jetzt auch so eben mit der Keule, also das prägt jetzt ein, ne? Das finde ich gut, dass es wirklich einprägsam ist, dass wir da dran denken, ne? Also das Wort Gottes dagegen halten. Und manchmal haben wir aber auch Situationen, wo wir dann nicht so gleich die Keule haben. Und da habe ich aber jetzt festgestellt, wir können, ja, im Lobpreis habe ich auch so gesehen, so ein Riesenherz von Gott. Also wirklich riesig war das, wo er für uns hat, dieses, und das ist nicht hohl. Das ist ausgefüllt, das ist voll. Also es gibt nur Liebe für uns. Das, ja, also das war, aber was war wirklich riesig. Also wir sollen nicht klein denken, glaube ich. Wir sollen wirklich, weil das ist wirklich eine Kraft, diese Liebe. Und wenn wir als Kinder Gottes so als Lieblinge, ne, wir sind ja Lieblinge, wenn wir da gehen, es ist einfach ganz anders, es ist komplett anders, es ist in diesem Bewusstsein der Liebe. Ja, und wenn man in diesem Bewusstsein ist, dieser Liebe, und es kommt irgendwas, da habe ich jetzt so gemerkt, ich habe mich dann einfach schnell zurückgezogen, bevor Gedanken kommen, bevor irgendwas kommt, ziehe ich mich zurück und sage, okay Papa, was ist das jetzt und was kann ich da jetzt machen? Und dann kommt da ein Download. Also, wow, das ist ja total einfach. Und da kommt schon die Freude dann, weil mein Gott da ist. Er redet zu uns, er gibt uns. Wir sind nicht alleine. Wir müssen nicht allein und ich schaffe das. Nein, geh zum Papa. Er ist mit diesem Riesenherz für dich. Und du kannst mit allem, wenn es was Kleines ist, was Großes, du kannst zu ihm kommen und er kümmert sich. Ich habe heute, ich arbeite ja im Wohnheim für Menschen mit Behinderungen und da kam einer und gab mir so einen Zettel und da stand drauf, liebe Manuela, ich möchte gerne Eistee und eben so. Und ich sage, wow, das finde ich so toll, dass du mir da einen Zettel schreibst. Und schon, liebe Manuela, so richtig schön. Und dann bin ich also voller Freude und bin an den Computer und habe es bestellt und so und hatte eine Freude. Ging leider nicht, dass es schon morgen kommt. Und dann habe ich aber auch gedacht, ja genau, wie viel mehr muss Gott so sein, wenn wir ihm unseren Bestellzettel, also dass wir keinen Mangel haben, wo was fehlt, sag mal Vater, wir brauchen das und wie gern sorgt er dafür. Es kommt vielleicht nicht jetzt gleich morgen, weil es eben schon gesperrt war, das Bestellsystem, aber es kommt dann nächste Woche. Aber es kommt. Aber wir bitten und er gibt, also weil sein Herz ist so. Ich habe echt heute gedacht, wenn ich schon so, wie viel mehr der Papa im Himmel, dass er sich um uns kümmern möchte, gell? Also, und das ist echt der Hammer, was für eine Liebe er wirklich zu uns hat. Und ja, ihr habt nicht, weil er nicht bittet, ne? Gibt's auch das Wort. Also lasst uns wirklich auch bitten und lasst uns auch wirklich nach diesen geistigen Gaben wirklich ausstrecken. Da habe ich auch so, dass Gott da auch mehr hat für uns. Da gibt's jetzt auch wieder mehr. Lasst uns ausstrecken, das steht auch im Wort Gottes, einfach, dass wir uns mehr ausstrecken nach diesen vor allem prophetisch, aber diese anderen Gaben, wir können da in allem da auch weitergehen, tiefer gehen, mehr, einfach mehr. Wenn wir uns ausstrecken, wir bekommen es, Gott gibt es uns, Gott möchte es uns geben, er hält uns nichts vor. Das haben wir auch schon öfters mit dieser Wurst vorne, gell? Das macht Gott nicht. Wir bitten, wir empfangen im Glauben und wir bekommen. Und ja, und ihr seid teuer erkauft, wunderbar, herrlich gemacht, einfach wunderschön und voller Kraft und Leben. Und ihr seid auch voller Freude, ja. Ihr seid voll damit, ja. Und ja, und Gott ist für euch, haben heute gesungen, er ist für euch. Wer kann schon gegen uns sein? Also wir haben wirklich das beste Leben und man soll es uns ansehen. Amen. Bitte schön. Dankeschön. Ja, ich habe mir so vorher eingefallen, wo du Sabrina aus dem Zephania zitiert hast, da war das Wort Helden. Ja? Ein Held, das ist ja jemand, an dem man hochschaut, dem man vertraut und der sei so idolisch, ja? Ein Vorbild, jemand, dem man gerne folgt, mit dem man gerne mitgeht. Und in letzter Zeit hat mich so viel auch beschäftigt, diese Heldensagen, ja, so auch Märchen und ich habe ja letztes Mal von, das war die Siegfried-Sage, ne, was ich letztes Mal erwähnt habe, aber da gibt es auch noch andere, mir kam noch der Achilles, das war ähnlich, ne, der hat seine Mutter auch getaucht im Wasser, hat aber dahinter der Finger dran, die Hände dran gehabt, rauszog und das war halt seine, deshalb diese Achillesferse, diese Verletzungen, aber die Menschen in vielen oder allen Kulturen suchen eigentlich ein Idol. Etwas, dem man nachgehen kann, auf dem man Verlass, seine Hoffnung setzt. Und wir hatten jetzt, am Wochenende war ja die Hochzeit auch, du hast auch schon erwähnt. Und der Leo und die Olga, die sind im Gloryhaus bei der Nadja, und da sind wir auch drin. Und Sabine hat morgens noch gesagt, wo wir dahergefahren sind, was machen wir, wenn sie fragen, da haben wir ein Wort oder so, irgendwas immer wieder sagen. Ja, und dann waren wir eifrig, ja, und haben gebetet, gell? Also einfach, was hast du irgendetwas für die Leute? Und es war zwei Dinge, etwas Amüsantes und ja, die Botschaft, was ich auf dem Herzen hatte von Leo, ich habe gesehen, das Wort Robin Hood, ein Held. Ja, ein Held, wie er uns gefällt, sage ich jetzt mal. dem man gerne folgt, der kämpft für Recht und Gerechtigkeit, der macht es richtig, der hat das richtige Ding drauf. Seine Methode war es. Fraglich auf jeden Fall. Der Leo als Robin Hood. Und als Verfechter der Recht und Gerechtigkeit. Und in der Zeit, wo das so gespielt hat, es ist eine Sage, man weiß ja nicht, ob es passiert ist. Das war aber so im Mittelalter und da war die Powerwaffe, war die Armbrust. Die hat eine dermaßen eine Durchschlagskraft gehabt. Das war einfach das Nonplusultra, wenn du sowas gehabt hast. Und habe ich den gedacht, ja gut, schön, ich würde ihm gerne eine Armbrust geben, so für als Symbol, dass er auch ein Held, ja, kämpft, natürlich auf unserer Seite, ne? Und dann kam aber so die Idee, okay, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe es ihm dann gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, habe nicht Armbrust, aber guck mal, du kannst so mal mit dem Arm an der Brust, ganz bewusst mit dem Arm an der Brust. Das ist Gottes Liebe und das Herz des Vaters. Ja. Und es war, ja, ich fand es eigentlich ganz geschickt, so. War gut. Ich glaube auch, dass Gott ihm diese Dinge gegeben hat, das Vaterherz. Und dann heute Morgen eine wundersame Wendung, ne? Also heißt in dem Lied, glaube ich. Aber wenn ich heimkomme, ein Nachbar hat in seinem Garten irgendwas gemacht, da war eine Hecke und dann raschelt es und tut es. Dann habe ich hinter, jetzt gucke ich mal geschwind, mal sehen, was er macht, fragen. Und dann hat er mir halt erzählt, was er tut. Und dann ist er so vor mir gestanden. Und dann hat er ein T-Shirt an, mit dem Robin Hood und einem Pfeil im Bogen. Und der hält, und der hält. Ja? Das war, ja, das, ich denke, auch zu dem, was du vorher gesagt hast noch, Manuela, gell? Manuela, dass Gott redet, Gottes Reden wieder zu verstehen. Es war einfach auch Gottes Reden, zweimal, einmal, na, sag mal, diesen Glaubensschritt zu gehen, dem Leo was zu sagen, weiterzugeben und dann, ich sage jetzt mal, für mich auch eine Bestätigung, es passt. Ja? Okay? So, und das, Herr, beten wir einfach auch, dass es weitergeht, dass du weiter mit uns gehst und du gehst mit uns weiter. Der Pastor hat gesagt, ihr müsst gucken, da wo die Edelsteine sind, ja, da musst du dich drauf zugehen. Wir müssen drauf zugehen. Und ich muss auch sagen, der Andreas hat mir letztes Mal geholfen, ja, herauszukommen. Das hat mir echt die ganze Zeit, hat mich bewegt und hat mir echt gut auch. Danke, Andreas, auch für die Mutmachung. Und ja, praise the Lord. Ich finde es so schön, dass wir heute so viel schon von der Liebe gehört haben. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder aufs Neue, dass wir auch gesagt bekommen, dass der Vater uns unendlich lieb hat und unbegrenzt. Nicht nur, wenn wir richtig gut drauf sind und eine tolle Leistung bringen und dem Herrn dienen und alles läuft super, sondern eben auch, wie wir es schon gehört haben, wenn wir Fehler machen, wenn wir einfach mal schlecht drauf sind und einfach vielleicht Gott ungehorsam waren, egal was war, er liebt uns immer. Das ist einfach nicht abhängig von unserer Leistung, ja, in unserer heutigen Zeit. Oder ich würde sogar sagen, so unser natürlicher Mensch, der will immer irgendwas leisten. Er will immer irgendwie Gott gefallen, indem ja, vielleicht der eine, der macht ganz, ganz viele Dienste in der Gemeinde, der andere, der arbeitet viel mehr, als er müsste, also draußen im Job, mir aus, ja, übernimmt zwei Jobs, dass er einfach, weil er irgendwie gefallen will, ja, durch seine Leistung. Und ich glaube, dass unser Vater das einfach rausnehmen möchte aus uns, ja, und dass wir unsere Identität wirklich allein im Vater haben, in seiner Liebe finden. Und ich glaube, dass da noch irgendwie etliches in uns drin steckt, wo immer wieder selber was machen möchte mit der eigenen Leistung, dass ich einfach gut dastehe, einen guten Ruf habe, anerkannt und geliebt bin. Das ist eigentlich so der springende Punkt. Ja. Jeder von uns möchte auch von seinen Mitmenschen irgendwie geliebt und anerkannt werden. Ja. Und jetzt kommt es immer drauf an, woher ziehen wir unsere Liebe, unser Angenommensein. Wirklich vom Vater, von Jesus, der uns unendlich liebt, oder von unseren Mitmenschen, dass die immer gut denken von uns, dass die uns immer gut finden, ja, und das kann dann auch wirklich eine Blockade sein und diese Menschenfurcht in uns auslösen, dass wir, auch wenn es ums Evangelium geht, ja, dass wir da manchmal einfach diese gute Botschaft nicht weitersagen, weil wir denken, was denken die jetzt von mir? Und jetzt werde ich abgelehnt. Und ich glaube, wenn diese Menschenfurcht, diese Angst vor Ablehnung, wenn wir da völlig frei sind, weil wir unsere Identität voll in dieser Liebe des Vaters gefunden haben, dann macht es uns gar nichts mehr aus, wie wir dastehen vor den anderen. Die können über uns denken, was sie wollen. Die können auch über uns das alles Schlechte zu sagen, ist uns egal. Ja? Die können von uns sagen, über uns sagen, was sie wollen. Das ist uns dann egal, denn wir sind doch geliebt. Wir sind ja geliebt, mehr brauchen wir nicht. Und so bedingungslos geliebt, wie es kein Mensch machen kann, sogar nicht mein Ehepartner. Ja, woher erwarten wir denn unsere Erfüllung, unsere Liebe von unserem Ehepartner, von unseren Freunden, von unseren lieben Geschwistern? Da bekommen wir zwar schon viel Liebe, aber unsere Erwartung geht wirklich auf den Vater, auf seine Liebe in erster Linie. Und wenn wir voll sind mit seiner Liebe, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, wir sind wirklich geliebt, weißt du, dann kannst du natürlich diese Liebe weiterfließen lassen an deine Geschwister und an alle Menschen, egal wie sie sind. Und das hatten wir ja vorher, wir sind nicht mehr abhängig von dem, wie Menschen reagieren, von dem, was Menschen uns sagen, von dem, in welchem Tonfall sie irgendwas sagen. Vielleicht sind sie verärgert oder sauer. Und wir brauchen einfach, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr verletzt sein oder enttäuscht, ja? Weil wir, je abhängiger wir werden vom Vater und von seiner Liebe, desto unabhängiger werden wir von unseren Umständen und auch von unseren Mitmenschen, wie sie auf uns reagieren, wie sie sich verhalten. Verhalten sie sich gut und liebevoll und freundlich uns gegenüber oder genau das Gegenteil? Wir sind nicht mehr abhängig von unseren Mitmenschen, von irgendwelchen Situationen, sondern wirklich nur von der Liebe unseres Vaters. Halleluja. Amen. Genau, wir sind abhängig oder sollten abhängig sein von unserem Vater. Und ich gebe es zu, ich bin jetzt eher der Praktische und nicht der Theoretiker. Wenn ich auch die Bibel lese oder so, dann sehe ich es eher praktisch, als dass ich mir jetzt irgendwie stundenlang Gedanken mache, wie er es denn jetzt gemeint hat. Ja? Ich lese das halt und so wie es da steht, so nehme ich es dann für mich. Und mache da nicht das Studium draus in der Form, also ich studiere schon die Bibel und meditiere auch drüber, aber ich nehme es halt einfach so, wie es da steht und überlege mir nicht, ob er es nicht auch noch irgendwie anders gemeint haben könnte. Also wenn da dran steht, durch seine Wunden bin ich geheilt worden, ja, dann überlege ich jetzt nicht, wie hat er denn das jetzt gemeint? Hat er jetzt da damit gemeint, nur den kleinen Fuß, den Zeh, den Zahn oder was auch ich oder was weiß ich? Oder hat er alles damit gemeint? Ja, also ich bin da eher ein bisschen praktisch veranlagt bei dem Ganzen und deswegen auch alles, was wir heute gesprochen haben, ja, ich meine, die Ehe letztendlich, ja, wenn du das mal vom Natürlichen aus siehst, wie funktioniert denn so eine Ehe, ja, es gibt einen Mann und eine Frau, also in einer normalen Ehe, also von Gott geschaffener Ehe, bleib ich jetzt mal, ja, es gibt einen Mann und es gibt eine Frau und die zwei letztendlich sind verliebt. Und Sabrina vorher hat schon gesagt, na, man wenn man dann frisch verliebt ist oder verliebt ist, ja, dann schwelt man dann so, dann kann man den anderen angucken und ja, es ist super toll und alles cool, ja. Und letztendlich ist es ja auch ein gewisses Vertrauen in der Ehe oder sollte zumindest da sein. Also ich spreche jetzt wirklich von einer gesunden Ehe, ja. Also da sollte auch das Vertrauen da sein. Man vertraut sich letztendlich blind, ja, egal was jetzt da ist oder so, man vertraut sich blind und geht letztendlich den Weg zusammen, ja, und nicht getrennt. Wenn jetzt der eine auf einmal anfängt und irgendwas aus sich selber heraus macht und selber irgendwelche Sachen macht, ohne den anderen einzubeziehen, dann ist es letztendlich keine gesunde Ehe mehr, sondern man hat eine Beziehung, man sieht sich jeden Tag oder man sieht sich so oft, wie man kann, ja. Man sagt, oh, jetzt muss ich den schon wieder angucken, ja, in der Früh, wenn man aufsteht, ja, boah, das Gesicht schon wieder neben mir, ja. Nein, Das ist keine gesunde Ehe, ja, sondern eine gesunde Ehe ist, ja, man wacht auf, ja, man freut sich an seinem Partner, ja, man sagt auch mal, ich liebe dich, ja, auch sowas gehört dazu. Man macht sich vielleicht auch kleine Geschenke, hilft dem anderen und so weiter und so fort, ja. Also das verstehe ich unter einer normalen, gesunden Ehe, ja. Und ab und zu machen wir es dann so kompliziert zwischen Jesus und uns. Jesus ist unser Bräutigam, ja, und er ist noch viel, viel, viel besser als wir, ja, er liebt uns noch viel, viel, viel mehr, als wenn wir unseren Partner lieben können, aber nur allein das Verständnis mal, Jesus ist der Bräutigam, du und ich sind seine Braut, er ist der letztendlich Mann sozusagen, er hat die Aufgabe, uns zu beschützen, er hat die Aufgabe, uns zu versorgen, er hat die Aufgabe, für uns da zu sein, er hat die Aufgabe, uns auf Händen zu tragen, ja, er hat die ganze, der hat letztendlich die schwerere Aufgabe, wir haben es am Sonntag gehört, was ein Mann für eine Aufgabe hat, ja, und es ist der Vergleich zwischen Jesus und der Gemeinde auch, zwischen Jesus und seiner Braut, zwischen Jesus und dir, und wir machen es aber ab und zu so kompliziert, oh, in der Situation, da weiß ich nicht, ob Jesus jetzt da drin ist, ja, hey, klar ist er drin, er ist überall drin, ja, die einzige Mal, wo er nicht drin ist, ja, und selbst da ist er noch drin, wenn du ihn ausschließt, ja, dann wartet er letztendlich eigentlich nur drauf, dass er eingreifen darf. Ja, wenn du in einer Beziehung bist und du zu deinem Partner sagst, du machst jetzt da aber nichts in dieser Situation, du hältst dich jetzt da mal raus, ja, letztendlich, und du machst alles alleine oder dein Partner weiß gar nichts davon, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn da keine Hilfe kommt. Jesus weiß zwar alles von uns, ja, was wir tun, aber wenn wir sagen, nein, Jesus, ich mach's alleine, dann hält er sich auch raus, ja, dann hält er sich letztendlich auch raus. Bei dem Ganzen. Er versucht es wahrscheinlich noch zu lenken, so gut es geht, damit du nicht komplett Schiffbruch erleidest. Ja, zumindest wenn du dann Schiffbruch erleidest hast und du dann zu Jesus schreist, ist er so gnädig und holt dich na klar auch wieder raus. Ja, aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Sondern eine gesunde Beziehung besteht letztendlich darin, dass man sich mal am Tag zumindest mal einmal sagt, hey, ich liebe dich. Also wenn du noch nicht heute zu Jesus gesagt hast, hey, ich liebe dich, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ja, zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, ja, Vater, ich liebe dich, Heiliger Geist, ich liebe dich auch so sehr, du lebst in mir, ja, und ich brauche dich, ja, letztendlich, ich brauche dich und bitte wirk du durch mich und helf mir, ja, das ist das Beste, was du tun kannst, aber es ist was ganz Normales. Es ist was ganz Normales, wenn du auch zigtausend Mal am Tag sagst, Jesus, ich liebe dich. Ja? Es ist was ganz Normales, wenn du dich auch am Tag einfach mal freust, wow, Jesus, du bist da. Du siehst ihn vielleicht nicht, du spürst ihn vielleicht nicht, ja? Aber du sagst trotzdem, hey, Jesus, du bist da. Ja, warum ist er da? Weil er es gesagt hat in seinem Wort. Ja? Er ist immer bei uns, egal was wir, wo wir auch sind oder wo wir auch hingehen, er ist in uns, er ist bei uns. Wenn wir in Nöte kommen, ja, ich meine, meine Erwartungshaltung ist, wenn ich irgendwie in Not ein Problem habe oder so und ich gehe zu meinem Partner, Partnerin jetzt in dem Fall, ja, müssen wir ja korrekt bleiben, ja, dann habe ich schon irgendwo die Erwartungshaltung, zumindest das offene Ohr, ja, dass sie mir auch in den Möglichkeiten, die sie dann hat, auch hilft. Genauso hat ja auch meine Frau die Erwartungshaltung, wenn sie zu mir kommt, dass alles, was in meinen Möglichkeiten steht, ja, letztendlich ich dann auch tue. Und das ist ja letztendlich, gehört ja auch da dazu, wenn du jemanden liebst, dann tust du das alles. Das Coole daran ist nur, Jesus, wir haben es ganz am Anfang gehört, hat alle Möglichkeiten. Der ist, hat halt keine Begrenzung, ja. Egal, wo du stehst, egal, wo du drin bist, egal, was los ist. Es gibt keine Begrenzung für deinen Mann, ja, für Jesus letztendlich. Er hat keine einzige Begrenzung. Und deswegen kannst du mit allem, egal was es ist, kannst du mit allem zu Jesus kommen und du weißt, er kümmert sich drum und du weißt, dass es gut ausgeht. Und deswegen steht auch im Wort Gottes drin, wir sollen jubeln und wir dürfen das proklamieren, ja, dass wir aus jeder Situation als Sieger herausgehen. Warum? Weil Jesus über allem steht, über jede Macht. Er hat die Galaxien in seiner Hand, er hat alles in seiner Hand. Er ist die höchste Macht, die es überhaupt gibt. Und das ist letztendlich der, der dir zur Seite steht. Wer oder was soll gegen dich sein, wenn Gott für dich ist? Er ist für dich. Und wir machen die größte Wissenschaft in unseren Gedanken teilweise draus. Wie soll das werden? Wie kann ich das machen? Oh, bitte, Herr Jesus, oh, tu doch da was, ja? Wisst ihr, Partnerschaft, es steht auch was drin, was die Frau tun soll. Sich dem Mann hingeben sich ihm unterordnen, sich ihm anzuvertrauen. Und anzuvertrauen heißt Vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er das Richtige tut, ist ja, sich ihm ganz letztendlich hinzugeben. Damit sind auch wir gemeint. Ja, die Anweisung letztendlich oder der Wunsch letztendlich darin besteht, sich Jesus ganz hinzugeben. Sie zu sagen, hey, ich vertraue dir ganz, machst du. Ja, ich vertraue dir ganz, ich gebe es hin, mach es du. Und ich kann euch sagen, dann funktioniert es. Dann funktioniert es. Dann kriegen wir die Ergebnisse, was das Wort Gottes auch sagt. Ja. Jedes Mal, wenn du selber versuchst, bist du out of word. Ja, bist du raus erstmal, ja, dann ist dein eigenes Ding und Jesus lässt es auch zu. Er hat uns, ja, letztendlich, wir sind keine Marionetten, ja. Er möchte nicht eine Frau haben, die nach seiner Pfeife tanzt, ja. Vielleicht mögen das manche Männer, ist nicht gut auf Dauer. Also wäre mir jetzt auch zu langweilig, sage ich jetzt, ja. Jesus möchte das auch nicht. Gott hat uns den freien Willen gegeben. Wir dürfen frei entscheiden. Aber wir dürfen auch wissen, er ist immer da. Er ist immer da. Und deswegen glaube ich auch für heute Abend möchte ich euch da einfach nochmal ermutigen. Das wurde auch schon gesagt. Ja, lasst uns wirklich in diese Ruhe, in diesen Frieden eingehen. Da ist ein richtiger Friede. Ja, da ist Shalom letztendlich, wo er letztendlich alles beinhaltet, ist da. Es ist da. Es ist auch bei dir da, auch wenn du vielleicht heute dich noch nicht ganz so fühlst, wenn deine Gefühle noch nicht ganz so mitspielen, ja, in diesem, wo du sagst, ich bin noch nicht ganz in diesem Frieden. Aber ich glaube einfach, ja, Gott möchte uns da tiefer und tiefer reinziehen. Er möchte nicht, dass wir jeden Ding, wieder jeden Herausforderung ganz oben an der Decke hängen und irgendwie ausflippen und oh, blablabla, ne? Sondern er möchte einfach unser Vertrauen. Er möchte einfach, ja, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, so und so sieht's aus, aber ich weiß es, du regelst es, du kannst es, du machst es, ich muss mir keine Sorgen machen. Ja? Und deswegen möchte ich einfach zum Schluss jetzt einfach auch nochmal beten mit uns, weil ich glaube einfach, dieser Friede, den möchte er uns heute so, ja, reinführen, freisetzen, wie wir es auch immer definieren möchten. Aber lasst uns da einfach auch nochmal zusammen aufstehen und in Sprachen beten. Karabashi karabasi andra bashandra bararabashi korobocho labasinda rarararabaha. Levi esandra bababahandra bashikarababaha. Levi esandra babashi korobocho rebisiendra bababaha. Lavi esandra babashi korobocho ribisanda rarararabaha. Levi esandra babashi korobocho dikhisanda rarararabaha. Pia rarararabashi koroboho lebisiendro boboshanda rarararabaha. Und jetzt habe ich einfach so den Eindruck, machen wir jetzt einfach mal, leg mal jeder seine Hand auf seinen Kopf. Ja, Herr, und ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, für diesen tiefen Frieden, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir geborgen sind, Herr. Du bist, ja, du stehst über allem, Herr. Du bist der Herr über allem, Herr. Und wir wollen wirklich heute neu festmachen, Herr. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Wir wollen mit dir gehen, Herr. Wir wollen dich nicht ausschließen aus unserem Leben, sondern ganz im Gegenteil. Komm du noch mehr in jedem Bereich unseres Lebens, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass dein Friede, ja, der alles übersteigt, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich so richtig touchst mit deinem Frieden. Danke, Herr, dass dein Friede sich jetzt lagert. Ja, ich sehe einfach auch Gedanken, ja, die immer wieder links und rechts springen. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Oder ja, einfach da nicht zur Ruhe kommen. Ich danke dir jetzt, Herr, dass Gedanken zur Ruhe kommen. Ich danke dir jetzt, dass dein Friede, ja, jetzt jeden Einzelnen einnimmt. Halleluja. Danke auch, dass gleichzeitig deine Liebe fließt, deine Geborgenheit, ja, dieses Gefühl der Geborgenheit jetzt wirklich in jeden Einzelnen reinkommt. Und ich höre jetzt einfach noch den Herrn sagen, wo er einfach, ich glaube, der spricht den einen oder anderen an, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du bist nicht allein, ich bin alle Zeit bei dir. Ob du spürst, ob du siehst, egal, auch wenn du nichts spürst und nichts siehst, ich bin da, ich lass dich nicht allein. in keiner Situation. Ich war und bin immer bei dir. Und ich danke dir jetzt, Herr, für diesen tiefen, tiefen Frieden, der uns begleitet. Auch wenn wir jetzt rausgehen, in die Woche weiter reingehen. Du bist da, der Friede ist da. Halleluja. Danke, Herr. Auch am Livestream. Der Friede Gottes ist da. Oh. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Amen. Bevor ich nicht mehr sprechen kann, müssen wir weitermachen. Ja, der Herr ist wirklich gut und er will wirklich, dass wir in diesem Frieden wirklich vorgehen, dass wir nicht von jedem Ding links und rechts einfach hin und her geweht werden, sondern er hat Großes mit dir vor, mit uns vor und wir dürfen wirklich in diesem Vertrauen vorwärts gehen.